Sie rufen einen befreundeten Redakteur einer befreundeten Rundfunkanstalt an und erzählen, dass Sie übermorgen ein Interview mit Rick Vido machen. Sie fügen noch an, der sei Gitarrist, weil Sie mehr oder weniger davon ausgehen, der am anderen Ende gähne und frage gelangweilt zurück, wer ist das denn? Aber nichts dergleichen. Der am anderen Ende jubiliert nahezu, sagt nicht nur, den kenn ich, sondern sagt sogar, gibt's doch gar nicht. Das ist doch der, der damals, ich war völlig von den Socken, also der andere jetzt. Wie kann jemand nur so Gitarre spielen? Vido war der damals. Wann das war? 1977? Und wo? In Essen, in der Grugerhalle, so viel ist sicher. Mit Roger McGuinn, beziehungsweise mit Roger McGuinn's Thunderbirds. There seem to be a lot of people who remember that first Rock Palast show. And it apparently made a very good impression. Es scheint so Rick Vido, dass sich tatsächlich eine ganze Reihe Leute an diese erste Rockpalastnacht erinnern. Und allem Anschein nach habe ich einen guten Eindruck hinterlassen. Dabei war es so, dass ich mich bei diesem Auftritt gar nicht selbst hören konnte. Für mich war der Auftritt ein Albtraum. Ich dachte auch, wir hätten nicht gut geklungen und seien quasi durchgefallen. Aber letztens hat mir jemand eine Kassette von dieser Vorstellung gesandt und ich war überrascht, wie gut wir dann doch geklungen haben. Mein Gitarrenspiel, Mann, ich hatte vergessen, dass ich so in diesem Stil spielen konnte. Jetzt, wo ich in der Bundesrepublik eine neue CD draußen habe, habe ich viele Menschen getroffen, die sich an diesen Fernsehabend erinnern und an den Eindruck, den die Thunderbirds hinterlassen haben. Das ist schön. Es ist schön, dass sich die Leute an einen erinnern. So, I'm thankful for that. It's nice. It's nice that people remember you. Es wäre doch ebenso schön, wenn wir alle jetzt etwas von jenem Abend hören würden. Erstens ist es aus Erfahrung immer noch sehr schwer, mit dem Rechteinhaber WDR in solch einer Angelegenheit zu verhandeln. Zweitens ist der Versuch gar nicht erst gemacht worden. Drittens ist Roger McGuinn bzw. die Thunderbirds nur eine der vielen musikalischen Episoden Vidos, da Vido sowohl vor als auch nach den Thunderbirds ein musikalisches Leben hatte, etwa mit McGuinn Clark Hillman. Viertens wäre es natürlich mehr als verrückt, mit ihm eine Dreiviertelstunde lang über Roger McGuinn zu reden. Yeah, Roger McGuinn, and he was ahead of his time, really interested in things that are commonplace now. He's the only guy that I know had a mobile phone back in the mid-70s in his car and a lot of video equipment, things like that. Roger McGuinn, meint Vido, war seiner Zeit voraus und interessiert an Dingen, die heute allgemeingut sind. Er war der Einzige, den ich kenne, der damals, Mitte der 70er, bereits ein Mobiltelefon im Auto hatte und Videozubehör und solche Sachen. McGuinn hatte nicht nur Videozubehör, sondern schon während später Birds-Zeiten sein komplettes Haus mit Kameras und Bildschirmen, Kabeln, Drähten, Verbindungen und noch mehr Bildschirmen installiert. Skip Batten, Bassist der Birds, hatte eben darüber einen Song geschrieben, Captain Video. Well, I was there at the beginning, playing California rock and roll. Aber das ist nun wirklich eine andere Geschichte. Der Zusammenhang zu Rick Vido wäre höchstens der, dass bei diesem Song der Birds-Gitarrist Clarence White Gitarre spielte. Denn den mag auch Rick Vido sehr. Fünftens geht das also nicht, nur über McGuinn und all die anderen Birds zu reden. Sechstens hat Vido auf so vielen Platten und CDs von anderen mitgemacht, dass man einen ganzen Tag lang ausschließlich Platten und CDs von anderen hören könnte. Und nicht zuletzt hat Vido einige eigene Songs gemacht.